Andacht vom 14.02.2022, Reinhard Hirtler, übersetzt und zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Wir sind zurück zu einem Live. Nach einer langen Zeit, mehr als 2 Monate lang, habe ich keine Lives gemacht. Ich weiß schon nicht mehr, wie das geht. Ich bin sehr überwältigt von Gottes Güte. Ihr habt es wohl schon auf Instagram gesehen. Ich möchte gern auch hier erzählen, durch was ich mit meiner Operation gegangen bin. Das ist der Reinhard, der real ist. Es ist etwas sehr Interessantes geschehen. Es ging mir körperlich wirklich so schlecht, das könnt ihr euch kaum vorstellen. 6 Tage durfte ich nicht sprechen und nichts essen. 4 Tage lang hatte ich solche Schmerzen, dass ich tatsächlich nur noch überlebte. Diese Schmerzen Tag und Nacht waren so intensiv. Am ersten Tag ging es mir nicht gut und der Herr sprach zu mir. Er sagte: Reinhard, hier im Himmel ist alles schon erledigt. Du bist geheilt. Du musst nur dafür sorgen, dass du das auf Erden empfängst. Hier bei mir ist es vollbracht. Da musste ich mein Herz bewahren und glauben, dass es wirklich vollbracht ist. Wir begannen ein deutsches Mentoring. Gestern musste ich 6 Stunden Lives machen und die ganze Zeit über bis Samstagmorgen sagte eine Stimme in meinem Kopf: Du wirst es nicht schaffen, du kannst nicht 6 Stunden reden, du musst das absagen. Wir hatten Leute im Haus, ich hatte viele Schmerzen und in meinem Herzen sagte ich noch den ganzen Samstag lang: Ich werde morgen 6 Stunden Lives machen, weil das in meinem Herzen gefestigt ist. Und gestern hatten wir 6 Stunden Lives und die Bewegung Gottes ist unglaublich. Du musst einfach Gott glauben, dass am Kreuz alles vollbracht ist und dass das ausreicht. Ich erinnere mich, dass ich auf meinem Bett lag. Ich war so schwach, dass ich kaum von einem Stuhl zum anderen wanken konnte. Aber ich sagte ununterbrochen in meinem Herzen: Wenn ich dieses Wunder nicht geschehen lasse, verleugne ich das Kreuz und ich werde das Kreuz nicht anfechten. So sagte ich dauernd. Das Kreuz soll nicht angefochten werden. Ich werde das Kreuz nicht verleugnen. Wir müssen lernen, in jeder Situation im Leben aufs Kreuz zu schauen. Paulus sagte: Ich wusste gar nichts, nur Jesus als den Gekreuzigten. Das Kreuz stand im Mittelpunkt seiner Verkündigung. Wir haben diese kleinen Kreuzanhänger um unseren Hals hängen. Wir tragen kleine Kreuzchen als Ohrringe. Wir haben ein kleines Kreuztattoo am Arm. Und dann gehen wir durch eine schwierige Zeit und verleugnen das Kreuz. Heute früh erinnerte ich mich an mein Gebet, das ich 1997 gebetet habe. Es war wie eine augenöffnende Offenbarung über das Kreuz. Ich schrie zu Gott: Erlaube mir, das Kreuz zurück in die Kirche zu bringen, bitte. Ich meinte damit die Wirklichkeit des Kreuzes, nicht das Symbol. Ich denke, das Kreuz wurde beinahe weggenommen von der Christenheit. Wir singen über das Kreuz, aber wir erleben es nicht. Wir haben Kreuze in unseren Kirchengebäuden, aber wir erleben es nicht. Eine meiner Lieblingsbibelstellen ist Philipper 3. Oh, dass ich ihn kennen und ihn wirklich erfahren möge. Und dann redet Paulus über etwas, was wir gar nicht gerne hören. Damit wir die Gemeinschaft seiner Leiden erleben können, mögen. Ich glaube nicht, dass Leid und Krankheit irgendetwas mit dem Willen Gottes zu tun haben. Niemals. Ich glaube nicht, dass Gott mich in irgendeiner Weise krank sehen möchte. Niemals. Aber meine Freunde, es gibt unter den Christen eine sehr gefährliche Einstellung. Die Haltung, dass Leiden nicht erwünscht ist. Jesus starb am Kreuz. Und er möchte, dass ich Anteil an seiner Kreuzerfahrung habe. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass ich meine Tage nicht in meiner fleischlichen Natur lebe. Meine fleischliche Natur muss von morgens bis abends auf das Kreuz schauen. Wenn wir nur verstehen würden, wie zerstörerisch es ist, nur in den eigenen fleischlichen Wünschen und Vorstellungen zu leben, so werden wir schnell zu Feinden des Kreuzes. Wir folgen unseren eigenen Impulsen, so wie es diese Welt auch tut. Und wir begreifen den ganzen Tag lang nicht, dass das Kreuz so kraftvoll ist. Wenn wir das Kreuz umarmen, indem wir sagen, Jesus, ich möchte dein Leiden teilen, dann bedeutet das, dass mein Ich tot ist. Es ist nicht einmal wichtig, was der Reinhard will. Die Frage ist nur, ob ich das Reich Gottes verkünde und die Güte Gottes verbreite. Ich verteile diesen wunderbaren Geruch vom Kreuz, der so schlecht riecht für diejenigen, die verloren sind, aber es duftet so gut für uns, die gerettet sind. Denn für uns bedeutet das Kreuz Auferstehung. Gott ist so gut, dass er uns sterben ließ, damit wir auferstanden sind. Das ist so freundlich von ihm. Du musst nicht mehr für dich selbst leben. Du bist frei. Jetzt umarmst du das Kreuz. Das heißt, die Auferstehungskraft Gottes fließt durch dich. Wohin wir jetzt auch gehen, setzen wir das Leben Jesu frei. Also, in meinem Herzen war dieser Schrei so laut. Herr, ich möchte niemals das Kreuz verleugnen. Ich bin davon überzeugt, dass Jesus das Kreuz neu in den Mittelpunkt der Herzen seiner Kinder setzt. Denk darüber nach, wie wertvoll Jesu Kreuz für mich ist, wenn ich jetzt sein Auferstehungsleben leben darf. Das bittere Kreuz macht mein Leben süß. Das ist das beste Paradox des Lebens. Wenn wir mit Menschen zusammensitzen, die das Kreuz umarmen, und das ist ihr normaler Lebensstil, dann fließt solch süßes Leben durch den Raum. Gestern Abend saßen wir beisammen und unterhielten uns. Es leben hier einige Leute bei uns. Gracie kam her und Luke lebt bei uns. Alini war da und noch andere. Wir saßen einfach zusammen, tranken ein Gläschen Wein und redeten. So hatten wir eine wunderbare Zeit. Um 6 Uhr morgens mussten wir aufstehen, denn Debbie musste zum Flughafen. Sie fliegt in den Nordosten Brasiliens wegen Brasilien Kids Care. Ich meinte recht spontan, »Hey Leute, können wir ein bisschen für diese Reise beten?« So saßen wir in unserem Wohnzimmer, jeder hatte ein Glas Wein und die Gegenwart Gottes war so wunderbar, so süß. Jeder hatte prophetische Eindrücke und Clayton hatte prophetische Visionen. Das war so schön. Wir müssen aufhören, das Christentum und christliches Leben zu organisieren. Das kann man nicht organisieren. Jesus sagte uns, der Wind weht, wo er will. Niemand weiß, woher er kommt und wohin er geht. Aber er weht. Er sagt das über den Geist Gottes. Und was machen wir? Das war ein nettes Treffen. Wir versuchen, den Wind zu organisieren. Aber das geht nicht. Und dann sind wir frustriert und wollen uns eine andere Gemeinschaft suchen, weil es nicht funktioniert. Wir verstehen nicht, dass all das geschieht, weil wir das Kreuz aus unserem Mittelpunkt weggerückt haben. Wenn ich das Kreuz umarme, bedeutet das, dass es nicht mehr um mich geht, sondern um ihn. Und es heißt, dass in jedem Moment sein Leben durch mich fließen kann, weil nicht mehr ich lebe, sondern er. Und das geschieht. Wir begegnen unseren Geschwistern und das Leben Jesu fließt. Und dann werden wir plötzlich nicht mehr den Geist organisieren wollen, denn er weht einfach. Und wir, die wir kontrollieren würden, sind ja tot. dann wird das ganze Leben aufregend und voller Energie. In meinem Herzen war jetzt über ein Jahr lang ein tiefes, anwachsendes Sehnen. Jesus, ich möchte deine wirkliche Kirche sehen. Ich möchte sie sehen. Ich möchte die Ekklesia sehen, die Kirche, die nicht menschengemacht und selbstsüchtig ist. Ich möchte sehen, wie sie aufsteht. Ich sagte, Jesus, ich möchte das sehen. Ich gebe mein Leben dafür. Du kannst mein Leben dafür haben. Da ist solch eine Sehnsucht in meinem Herzen, dass diese Kirche sichtbar wird. Ich sage euch etwas. Wenn das Kreuz wieder in den Mittelpunkt dessen gerückt wird, was wir Kirche nennen, wird das der Institution den Tod bringen. Und dann wird die wahre Braut Jesu Christi auferstehen. Ich fühle prophetisch, dass die Kirche als Ganzes durch Geburtswehen geht. Sie wird durch starke Schmerzen gehen. Aber macht euch keine Sorgen. Wir als Christen, die wir Jesus klar nachfolgen, brauchen nur durch diese intensiven, schwierigen Momente hindurch navigieren. Ja, es sind schwierige Augenblicke. Denn wenn das Kreuz in etwas hineinkommt, was falsch und selbstsüchtig und selbstzentriert war, ist das sehr verwirrend und schmerzhaft. Der Herr zeigte mir so deutlich, dass das Kreuz die Feinde des Kreuzes innerhalb der Kirche konfrontieren wird. Wir müssen unsere Herzen sehr sorgfältig behüten. Wir müssen die Menschen lieben, lieben, lieben, lieben, bedingungslos. Urteilt nicht über die Kirche. Jesus wird das tun. Er bringt das Kreuz zurück in die Kirche. Denn wenn wir mit Verurteilung und Kritik kommen, können wir sehr schnell selbst Feinde des Kreuzes werden. Das dürfen wir nicht tun. Wir müssen lieben wie nie zuvor. Wenn wir diesen Weg gehen und die Menschen und die Kirche lieben, wird der Herr unseren Brüdern und Schwestern begegnen. Wir können uns selbst zur Verfügung stellen und sagen, Jesus, ich gebe mich dem Kreuz hin, was immer es mich kostet. Ich gebe mich hin. Ich bin mit meinem geliebten Jesus gekreuzigt. Nicht mehr ich lebe, sondern mein Jesus lebt in mir. Und nun, was ich im Fleisch lebe, mein tägliches, normales Leben, das lebe ich durch den einfachen Glauben, den Gott mir gab. Und an diesem Glauben halte ich fest. So hängen wir an Jesus und leben durch ihn. Dann werden wir das unglaubliche Auferstehungsleben durch uns fließen sehen und erleben. Hört Leute, ich habe die Fragebox geöffnet. Ich wollte, dass ihr Fragen stellt und wir sie beantworten. Aber ich habe beschlossen, das momentan nicht zu machen. Wir werden jetzt nicht eure Fragen beantworten, denn ich möchte etwas anderes machen. Dies ist das erste Mal nach gut 2 Monaten, dass ich hier ein Live mache. Und ich mache es mit Matthäus. Ich möchte, dass Matthäus sein Herz hier ausschüttet und sagt, was ihn bewegt. Er ist ein wahrer Sohn in Gott für mich. Und ich möchte hören, was Gott zu ihm spricht. Matthäus ist nicht perfekt, wie niemand von uns. Aber ich weiß, dass Matthäus im Herrn lebt und wächst. Das macht mich sehr glücklich. Als ich ihn das erste Mal sah, sagte ich zu Gott, Herr, ich wünsche mir, dass er eines Tages größer ist als ich und mehr bewirkt als ich. Wir sind miteinander gereist, wir haben gemeinsam gelehrt, wir empfinden eine tiefe Liebe füreinander. Für mich ist es eine große Ehre zu sehen, wohin er mit Gott geht und wohin ich ihn führen durfte in Christus. Er ist ein Mann, der mich immer geehrt hat und der immer sehr ehrlich zu mir war. Ich freue mich so sehr, ein Teil des Lebens dieses jungen Mannes zu sein. Matthäus, teile mit uns, was immer du willst. Von Matthäus. Ich möchte über den Teil sprechen, wo du, Reinhard, die Kirche erwähnt hast. Ich hatte vor 1,5 Jahren eine prophetische Vision, die Kirche betreffend. In dieser prophetischen Perspektive sah ich zwei Dinge sehr klar. Erstens, Jesus Christus setzte sich sehr deutlich wieder in den Mittelpunkt der Kirche. Als Folge daraus sah ich, zweitens, dass die Christen sich wie in einem geistlichen Spiegel sahen. Als Jesus sich also in der Kirche neu im Mittelpunkt positionierte, begannen die Christen, sich und ihre geistliche Wirklichkeit zu hinterfragen. Durch dieses Hinterfragen mussten sie zwei Entscheidungen treffen. Sie konnten entweder ihr gesamtes christliches Leben reflektieren und es da neu gestalten, wo sie es ohne Christus gelebt hatten, oder sie konnten einfach ihre Augen schließen und weitermachen, was sie schon immer getan hatten. Ich sprach mit Jesus über meine geistliche Wirklichkeit. Ich sagte: Herr, ich möchte wissen, was ich widerspiegle. Wo stehe ich? Ich erinnere mich, dass Jesus es mir zeigte. In allem, was er mir zeigte, stellte er mir eine Frage, die alles in meinem geistlichen Leben veränderte. Er fragte: Matthäus, wenn ich heute jede Kirche und jede christliche Institution schließen würde, wenn es kein Treffen mehr gäbe, wohin du gehen könntest, wenn es keine Lobpreisgruppe mehr gäbe, wo man wunderbar komponierte Lieder singen könnte, wenn du keine Struktur mehr hättest, keinen Zugang mehr zu irgendeinem geistlichen Leben, wenn du keinen Bruder mehr hättest, der dich um Gebet bittet, würdest du mir immer noch die Ehre geben? Würdest du mich immer noch preisen? Würdest du dennoch meine Wirklichkeit in deinem Zuhause und deiner Ehe bekunden? Auf diese Frage hin ordnete ich mein Leben neu. Es ist nicht einfach, eine Realität und eine Struktur loszulassen, von der wir so abhängig sind, durch die wir uns und unser geistliches Leben vielleicht sogar definieren. Es ist schwierig, meine Gewohnheit, mir während der gemeindlichen Treffs Raum zu nehmen, um Gott zu loben, von der Wahrheit zu trennen. Es ist schwer, uns von einer Tradition zu trennen, wo man fastete, weil die ganze Kirche fastete. Es ist sehr schwierig, der Tatsache ins Auge zu sehen, dass ich Gott nur lobe und preise, weil es in meiner Kirche eine Zeit und einen Ort gibt, wo er gelobt und gepriesen wird. Ich sage dir, das Beste, das dir passieren kann, wenn du all das hinten lässt, ist, dass sich die wahre, frohe Botschaft durch dich offenbaren kann. Kürzlich durchliefen wir hier in Brasilia einige Veränderungen. Vielleicht war die größte Veränderung die Anfang Februar, als wir all die Geschwister zusammenriefen, die mit uns gingen. Wir sagten sehr klar: Wir sind keine andere Denomination, wo all unsere Treffen organisiert werden. Wir glauben, dass wir eine Versammlung von Menschen sind, die das Leben Jesu jeden Tag und überall da offenbaren, wo sie sind. Deshalb werden unsere Treffen zukünftig nur noch spontan und in unseren Häusern stattfinden. Allen Brüdern, die eine Notwendigkeit darin sehen, eine Struktur zu haben und einer Denomination oder Kirche anzugehören, werden wir sehr gerne dabei helfen, solch eine Institution zu finden, der wir vertrauen. All das entstand aus dem, was wir vor einer geraumen Weile selbst als einfache Wahrheit erkannt haben. Wenn wir von einer Struktur abhängen, die unser christliches Leben aufrechterhält, brauchen wir den Heiligen Geist nicht mehr. Dann steigen wir ein in den Kreislauf, in dem Programme abgespult werden und Gott tatsächlich ersetzen. Und die Liebe untereinander wird ersetzt durch irgendwelche Events, die wir gemeinsam auf die Beine stellen. Wir wollen nicht mehr den Eindruck erwecken, dass wir hier etwas Organisches haben, aber in Wirklichkeit leben wir in einer Struktur, die nur anders verkleidet ist. Jeder ist verantwortlich für seine eigene geistliche Wirklichkeit. Das ist für einige nicht besonders erbaulich. Manche Menschen wollen eine Struktur haben, die ihr christliches Leben bestimmt und leitet. Heute möchte ich den geistlichen Ausblick mit euch teilen, den Gott mir dieses Jahr für die Kirche gegeben hat. Ich habe Reinhards Gewohnheit übernommen, mir zu Beginn des Jahres Zeit zu nehmen und mir von Gott seine geistliche Perspektive aufzeigen zu lassen. Der Heilige Geist zeigte mir Folgendes. Er sagte: Matthäus, schau nicht in die Struktur der Institution. Die Institution wird weiterhin tun, was sie möchte. Einige Kirchen werden wirklich gute Erfahrungen mit mir und meiner Kraft machen. Einige andere werden weit weg sein von meiner Wirklichkeit und meiner Kraft. Ich möchte, dass du deine Augen auf die Kirche richtest, die am Flughafen, im Einkaufscenter, in den Häusern, in den Restaurants oder wo auch immer stattfindet. Denn ich habe schon begonnen, meine Kirche auszubauen. Ich möchte, dass du ein Teil dieser Kirche bist. Lass mich für die Kirche sorgen. Lass mich das Problem mit der Kirche zu lösen. Wieder von Reinhard. Wow, Matthäus und ich haben nie darüber gesprochen. Ich wusste das nicht. Ich musste es auch nicht wissen, aber ich hatte wirklich keine Ahnung davon. Diese Nacht, heute früh um 4 Uhr, saß ich in meinem Stuhl mit Jesus und ich schrieb alles nieder, was du in diesem Live sagtest, Matthäus. Gott zeigte mir das alles auf, was du heute geteilt hast. Ich habe es in mein iPad geschrieben, da steht es. Gott sagte, es ist wunderbar, was ich mit dieser ganzen Welt tue. Sei ein Teil davon. Es wird ein Schrei in den Herzen sein, die rufen, Jesus, ich will ein Teil davon sein. Was Jesus tut, ist so rein, so Jesus-zentriert. Du wirst ein Teil davon sein, mein Freund. Ich freue mich darüber. Ich werde alles tun, was ich kann, damit du dahin gehst, wo Jesus dich haben will, mein Freund. Jesus hat so eine tiefe Leidenschaft für seine Braut. Jesus ist nicht frustriert wegen der Kirche. Er liebt seine Braut. Er wird das Kreuz zurückbringen in die Herzen seiner Braut. Wir werden in die Augen Jesu schauen und uns dem Kreuz hingeben. Es wird eine natürliche, spontane Offenbarung von Jesus sein. Das ist die wahre Kirche. Ich ging heute früh mit meinem Hund und sagte zu Jesus, ich möchte, dass dieser Tag nicht vergeht, ohne dass ich jemandem die Liebe Jesu zeige. Jesus ist dabei, seiner Braut zu zeigen, wie sehr er sie liebt. Gestern saßen wir mit meiner Familie zusammen. Wir sprachen über eine ganze Menge von Ideen, unter anderem über einen Flug nach Europa. 12 Stunden lang, die ganze Nacht hindurch. Ohne einen speziellen Zweck, nur einfach nach Europa zu fliegen, an verschiedene Stellen und nur deshalb, damit das Personal im Flugzeug sagt, danke, Sie haben die Atmosphäre in diesem Flug verändert. Wir wissen nicht, wer Sie sind, aber etwas hat sich verändert, als Sie sich in Ihren Sitz setzten. Mein letzter Flug nach Hause, da saßen 500 Leute im Flugzeug, es war ein Jumbojet. Eine Stewardess setzte sich eine halbe Stunde neben mich auf den freien Sitz. Sie sagte, ich wusste, dass dieser Flug fürchterlich werden würde. Ich hatte vor, im Hotel mein Antidepressivum zu nehmen und weinend einzuschlafen. Sie sagte, ich bin jetzt glücklich und zufrieden. Das waren Sie. Jedes Glied in der Kirche Jesu Christi ist ein Teil des Leibes. Jedes Teil des Leibes vertritt die Größe und Herrlichkeit Jesu. Die wahre Kirche lebt. Sie hebt das Kreuz hoch. Ich beende dieses Live mit einem Gebet. Ich möchte nicht, dass du mein Gebet wiederholst, aber ich möchte, wenn dein Herz wirklich dafür brennt, Teil der wahren Kirche Christi zu sein, dass du dir diese Art von Gebet zu deinem täglichen Gebet machst. Es soll kein religiöses Gebet sein, es muss aus deinem Herzen kommen. Jesus, unser Herz brennt so sehr in Leidenschaft für die Kirche. Wir wollen in einer Haltung von Umkehr und Buße vor dir stehen. Wir wollen uns verändern und deine Gegenwart leben. Wir kehren um. Wir wenden uns zu dir, Jesus. Wir umarmen das Kreuz. Wir sagen, Jesus, wir wollen tot sein für all unsere Wünsche und Vorstellungen. Jesus, baue mich zur wahren Kirche. Ich möchte deine Kirche lieben und ihr dienen, mein Leben für die Geschwister geben, weil ich mein Leben schon dir gegeben habe. Ich bin hier, Jesus. Ich gebe mich dir hin. Ich möchte ein Teil dessen sein, was du in dieser Welt tust. Benutze mich. Ich vertraue dir. Danke, Jesus. Die Kirche lebt. Der Bräutigam küsst seine Kirche wach. Die Menschen, die das Kreuz lieben und die Kraft der Auferstehung. Danke.